Diskussion. Markenklamotten werden als Statussymbol der Jugendlichen angesehen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Bedeutung von Mode und Aussehen für Jugendliche. Preisfaktor. Charakter und Erscheinungsbild. Qualität der Markenklamotten. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Mode ist sicherlich nicht nur das Privileg der Jugendlichen, doch für unsere Generation ist sie äußerst wichtig. Wir wollen das Beste aus uns rausholen. Und Markenklamotten dienen gerade dazu. Also sicher, ja, Markenklamotten gehören zu den wichtigsten Statussymbolen der 19-Jährigen. Zu diesem Argument kann folgendes Beispiel angeführt werden. Ich habe eine jüngere Schwester, die nichts auf Mode gibt. Sie hat immer dieselbe Jeans an. Kein Wunder, dass sie keinem Jungen auffällt. Es ist ganz leicht zu verstehen. Wir gehören alle derselben Generation an und legen viel Wert auf das trendy Outfit. Kleidet man sich anders, wird man komisch angeschaut. Ich predige meiner Schwester vergeblich, dass sie alles, was in ist, im Kleiderschrank hängen haben muss. Man darf niemanden nach seinem Aussehen beurteilen. Auffallende Markenklamotten lenken zweifelsohne von inneren Schwächen ab. Ich muss ihrer Schwester recht geben. Wohl kaum, denn sie ist ein wunderhübsches Mädchen, anmutig und lieb und so. Gerade deshalb wäre es besser, wenn ihre Kleider ihre Persönlichkeit widerspiegeln würden. Ich habe die Ansicht, dass Klamotten unsere Mentalität zum Ausdruck bringen. Zu beachten ist dabei auch, dass beim Treffen oft der erste Blick entscheidet. Bin ich gut gekleidet, wirke ich sympathischer. Nehmen wir Sie zum Beispiel. Ich wäre gespannt, was Sie von mir gehalten hätten, wenn ich zu dieser Prüfung in Jeans gekommen wäre. Dieses zur Prüfung passende Outfit wirkt nicht nur elegant, es zeigt auch Respekt. Finden Sie nicht auch? Doch, ganz gewiss. Und es zeugt vom feinsten Stil. Aber mir wäre es wohl nicht aufgefallen, wenn Sie jetzt Secondhand-Kleider tragen würden. Zugegebenermaßen spricht einiges gegen teure Markenklamotten, dennoch finde ich, dass sie auch bessere Qualität haben. Diesen Rock hier habe ich seit 3 Jahren und er sieht immer noch wie neu aus. Dasselbe gilt übrigens für Markensportschuhe. Naja, und wenn man den ganzen Tag in der Schule verbringen muss, will man doch etwas Besonderes anhaben. Sie kaufen etwa neue Markenschuhe, weil die anderen sie auch haben? Spielt Neid dabei eine Rolle? Nein, das hat mit Neid nichts zu tun. Ich kaufe sie mir, weil sie mir gefallen. Ich gebe es ja zu, es gibt im Leben viele wichtige Dinge. Aber Mode ist für mich eins davon.